Die große Hoffnung. Wer den Nachweis nicht bringen kann, ist verloren. Wer den Nachweis nicht bringen kann, ist ausgeliefert. Wohin sollen wir gehen? Wer gibt uns den großen Nachweis? Wer hilft uns zu uns selbst? Unsere Großeltern haben versagt. Unsere Großeltern bürgen nicht für uns. Unsere Großeltern sind uns zur Schuld geworden. Schuld ist, dass wir da sind. Schuld ist, dass wir wachsen von Nacht zu Nacht. Vergebt uns diese Schuld. Vergebt uns selbst. Schuld sind die Alten an uns, die Älteren an den Alten und die Ältesten an den Älteren. Ist es nicht wie der Weg an den Horizont? Wo geht er hin? Wo hört er auf? Wisst ihr es? Wo erwachen die Gewesenen? Wo heben sie die Köpfe aus den Gräbern und zeugen für uns und schwören, dass wir, wir sind? 100 Jahre zurück nennt ihr das den großen Nachweis. Zählt weiter, bis dorthin, wo Kain für Abel und Abel für Kain birgt. Bis dorthin, wo ihr zu morden beginnt, weil auch ihr nicht mehr weiter wisst, weil auch ihr nicht verbürgt seid. Wo treffen wir uns wieder? Wo wird das Gezeugte bezeugt? Wo wird der große Nachweis für uns alle an den Himmel geschrieben? Dienstag. Mutter hat gestern ihr Visum bekommen. Sie lassen mich nicht mitfahren. Ich war abends auf dem Konsulat. Abends, weil ich sonst nicht hinein darf. Es gibt dort mehr Vorräume als Räume. Viel zu viel Hoffnung. Die Wartezimmer waren leer und keiner war da. An die Wände haben sie große Landkarten gehängt, mit Schifffahrtslinien. Mutter wird in Hamburg abfahren. Ich muss dann eingeschlafen sein. Auf einmal war jemand da. Die Landkarte. Wo haben Sie die Landkarte hingetan? Die Landkarte? Wer bist du? Wo ist die Landkarte? Meinst du, ich hätte sie versteckt? Vielleicht. Wie kannst du das von mir glauben? Welcher Mensch wollte die ganze Welt verstecken? Da kennen Sie die großen Leute aber schlecht. Sind Sie der Konsul? Der bin ich. Dann... Was ist dann? Dann haben Sie doch die Karte versteckt. Was soll der Unsinn? Sie können es gut machen. Ich habe meinen Zeichenblock mitgebracht und eine Feder. Was soll ich damit? Das Visum. Bitte schreiben Sie mir das Visum. Meine Großmutter hat gesagt, es liegt an Ihnen. Sie müssen nur unterschreiben. Und meine Großmutter ist eine gescheite Frau, das können Sie mir glauben. Ja, ich glaube es dir. Aber weshalb haben Sie mir denn das Visum verweigert? Meine Mutter kann nicht allein über das Meer fahren. Wem soll sie das Haar bürsten und die Socken waschen? Wem soll sie abends ein Märchen erzählen, wenn ich nicht mitfahren kann? Ich kann meine Mutter nicht allein fahren lassen, Herr Konsul. Und meine Mutter ist ausgewiesen. Das ist nicht so einfach. Und alles, weil niemand für mich bürgt. Der für meine Mutter bürgt, der bürgt nicht für mich. Das ist eine Geldfrage, sagt meine Großmutter. Lächerlich, sagt meine Großmutter. Ein Spatz mehr oder weniger, sagt meine Großmutter. Das Kind bleibt nicht. Das Kind geht auf und davon und der Konsul ist an allem schuld. Sagt deine Großmutter. Ja. Niemand kann für mich garantieren. Jeder Eisschrank hat einen, der für ihn garantiert. Nur ich habe niemanden. Meine Großmutter sagt, es stimmt. Man kann nicht für mich bürgen. Aber für wen kann man schon bürgen, sagt meine Großmutter, wenn er lebendig ist. Der Haifisch und der Wind, die haben auch niemanden, der für sie bürgt. Aber der Haifisch und der Wind, die brauchen auch kein Visum. Wollen wir jetzt sprechen wie vernünftige Leute? Ja. Ich habe auf sie gewartet und ein Papierschiff gefaltet. Es ging von Hamburg aus in See, das Schiff. Wir waren nur Kinder darauf, alles Kinder, mit denen irgendetwas nicht in Ordnung war. Es fuhr die Küste entlang und überall kamen noch Kinder dazu, Kinder mit langen Mänteln und ganz kleinen Rucksäcken. Alles Kinder mit falschen Großeltern, Kinder ohne Pass und ohne Visum, Kinder, für die niemand mehr bürgen konnte. Deshalb fuhren wir heimlich. Wir wichen den Leuchttürmen aus und machten Bogen um die Ozeandampfer. Ein Haifisch schwamm nebenher, der wollte uns Kinder vor den Menschen beschützen. Auch für ihn konnte niemand bürgen. Der Haifisch tröstete uns, wie es nur ein Haifisch kann. Als er gerade allen einen Witz erzählen wollte, brach ein furchtbarer Sturm los. Kohlschwarzes Wasser spritzte über das ganze Schiff. Alle schrien laut um Hilfe. Keiner von uns hatte einen Rettungsgürtel. Niemand hatte für uns gebürgt. Wäre es nicht möglich, dass du alles geträumt hast? Geträumt? Keine Spur. Dann hätte ich ja auch geträumt, dass die Kinder im Hof nicht mehr mit mir spielen wollen. Dann hätte ich geträumt, dass meine Mutter ausgewiesen ist und ich allein bleiben muss. Dann hätte ich geträumt, dass niemand für mich bürgt. Dann hätte ich nur geträumt, dass sie die Landkarte versteckt haben und dass mein Visum verweigert ist. Alle Kinder schlafen. Nur du nicht. Bei Nacht sind weniger Leute auf dem Konsulat. Bei Nacht braucht man keine Nummer, weil es keine Amtsstunden gibt. Gute Idee. Der Schuster in unserem Haus, der tschechische Schuster, wissen Sie, der hat gesagt, geh zum Konsul. Der Konsul ist ein guter Mann. Der Konsul bürgt für den Wind und die Haifische. Der Konsul bürgt auch für dich. Aber vielleicht hast du doch geträumt. Du musst jetzt nach Hause gehen. Nach Hause? Das ist immer dort, wo meine Mutter ist. Und meine Mutter fährt morgen über das Meer. Meine Mutter, die ist übermorgen schon dort, wo alles blau ist, wo der Wind sich schlafen legt und die Delfine um die Freiheitsstatue springen. Die Delfine springen nicht um die Freiheitsstatue. Das macht nichts. Ich bin müde. Ich sollte schlafen, weil ich doch morgen über das Meer fahre. Das Visum. Du hast Fieber. Bitte, das Visum. Ich habe alles aufgeschrieben. Sie müssen nur unterschreiben. Bitte, lieber Herr Konsul, bitte. Das ist nicht so einfach. Komm jetzt. Auf der Gasse will ich dir alles erklären. Bitte. Der Schuster hat doch gesagt... Der für den Wind und die Haifische bürgt, der bürgt auch für mich. Ja, ja, der für den Wind und die Haifische bürgt, der bürgt auch für dich. Aber der bin ich nicht. Ich glaub Ihnen kein Wort. Und wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, dann will ich ein Delfin sein. Dann schwimme ich neben dem Dampfer her. Dann springe ich um die Freiheitsstatue, ob Sie wollen oder nicht. Bitte. Bitte unterschreiben Sie das Visum. Hier, der Tintenstift, das genügt. Wenn Sie unterschreiben, dann werde ich nie mehr Äpfel stehlen. Ich will alles tun, was ich für Sie tun kann. Ist es wahr, dass man an der Grenze Orangen kriegt? Und ein Bild vom Präsidenten, ist das wirklich wahr? Und wie viele Rettungsboote sind auf den großen Dampfern? Jeder ist sein eigenes Rettungsboot. Und jetzt habe ich eine Idee. Du selbst musst dir das Visum geben. Du selbst musst es unterschreiben. Ich selbst? Nur du selbst. Wie kann ich das? Du kannst es. Jeder Mensch ist im Grunde sein eigener Konsul. Und ob die weite Welt wirklich weit ist, das liegt an jedem Menschen. Siehst du, alle die vielen, denen ich das Visum ausgestellt habe, alle diese vielen werden enttäuscht sein. Der Wind geht nirgends schlafen. Nirgends? Wer sich nicht selbst das Visum gibt, der kann um die ganze Welt fahren und kommt doch nie hinüber. Wer sich nicht selbst das Visum gibt, bleibt immer gefangen. Nur wer sich selbst das Visum gibt, wird frei. Ich will mir das Visum geben. Aber wie soll ich das machen? Du musst unterschreiben. Und diese Unterschrift bedeutet ein Versprechen, das du dir gibst. Du wirst nicht weinen, wenn du von deiner Mutter Abschied nimmst. Im Gegenteil, du wirst deine Großmutter trösten. Die wird das nötig haben. Du wirst auf keinen Fall mehr Äpfel stehlen. Und was auch geschieht, du wirst immer daran glauben, dass irgendwo alles blau ist. Ich unterschrieb. Groß und lang. Der Keh. Gebt es zurück. Denn was ihr haben müsst, das habt ihr nicht. Gebt es zurück. Was ihr nicht lasst, lässt euch nicht mehr. Gebt es zurück. Denn was ihr nehmt, wird euch nie mehr geschenkt. Sonntag. Seitdem ich mit Großmutter allein bin, ist alles so langweilig. Dass die Kinder aus dem Haus mich nicht mitspielen lassen, stört mich schon nicht mehr. Ich gehe oft allein durch die Straßen. Heute bin ich am Kanal gewesen. Dem fließenden Wasser habe ich lange zugesehen. Es verzerrt die Spiegelbilder, faltet sie zusammen und zieht alles wieder auseinander. Es waren Kinder am Kanal. Lasst mich mitspielen. Schau, dass du wegkommst. Lasst mich mitspielen. Geh endlich. Lasst mich mitspielen. Wir spielen gar nicht. Was denn? Wir warten. Aber worauf? Wir warten, dass hier in der Gegend ein Kind ertrinkt. Weshalb? Wir werden es retten. Und dann? Dann haben wir es gut gemacht. Habt ihr etwas schlecht gemacht? Die Großeltern. Unsere Großeltern sind schuld. Ach. Und wartet ihr schon lange? 7 Wochen. Und ertrinken hier viele Kinder? Nein. Und ihr wollt wirklich warten, bis ein Wickelkind den Kanal heruntergeschwommen kommt? Weshalb nicht? Wir trocknen es ab und bringen es dem Bürgermeister. Und der Bürgermeister sagt, brav, sehr brav, von morgen an dürft ihr wieder auf allen Bänken sitzen. Eure Großeltern sind euch vergessen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Bitte sehr, gern geschehen. Schönen Gruß an die Großeltern. Das hast du gut gesagt. Wenn du willst, darfst du von heute ab den Bürgermeister spielen. Alles noch einmal. Hier ist dein Kind, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister. Was ist mit diesem Kind? Wir haben es gerettet. Und wie ist das gekommen? Wir saßen am Ufer und warteten darauf. Nein, das dürfen wir so nicht sagen. Also, wir saßen gerade am Ufer. Da fiel es hinein. Und dann? Dann ist alles sehr schnell gegangen, Herr Bürgermeister. Wir haben es auch gern getan. Dürfen wir jetzt wieder auf allen Bänken sitzen? Ja, und auch in den Stadtpark spielen gehen. Eure Großeltern sind euch vergessen. Schönen Dank, Herr Bürgermeister. Halt! Was soll ich mit dem Kind? Sie dürfen es behalten. Aber ich will es nicht behalten. Es ist ein unnützes Kind. Seine Mutter ist ausgewandert und sein Vater ist eingerückt. Und wenn es den Vater trifft, dann darf es von der Mutter nicht reden. Halt! Und da stimmt doch etwas mit den Großeltern nicht. 2 sind richtig und 2 sind falsch. Unentschieden, das ist das Ärgste, das ist zu viel. Was redest du da? Dieses Kind gehört nirgends hin. Es ist unnütz. Weshalb habt ihr es gerettet? Nehmt es euch nur wieder. Und wenn es mit euch spielen will, dann lasst es in Gottes Namen. Lasst es. Wie heißt du? Ellen. Wir wollen miteinander auf das Kind warten, Ellen. Und wie heißt ihr? Das ist Bibi. Vier falsche Großeltern. Sie will in die Tanzschule gehen. Sie meint, der Bürgermeister erlaubt es, wenn das Baby gerettet ist. Leon ist der Älteste. Übt mit uns Rettungsschwimmen. Er will Regisseur werden und weiß alle Griffe. Vier falsche Großeltern. Das ist Hannah. Sie will später 7 Kinder haben und ein Haus an der schwedischen Küste. Ihr Mann soll Pfarrer sein. Und sie näht immerfort an einer Decke. Vielleicht ist es auch ein Vorhang für das Kinderzimmer. Zu viel Sonne ist schädlich. Und doch wartet sie wie wir und geht nicht einmal mittags nach Hause oder den Fluss hinauf, wo der Gasometer ein Stück Schatten wirft. Vier falsche Großeltern. Dort... Das ist Ruth. Auch 4 falsche Großeltern. Sie singt gern und meistens Lieder von den goldenen Gassen nach des Lebens Pein. Die Welt ist schön und groß. Das geben wir alle zu. Und doch, da ist ein Haken. Da stimmt etwas nicht. Und du? Ich bin Georg. Der die Drachen tötet? Der sie steigen lässt. Warte, bis es Oktober wird. Ruth singt dann, lass wie den Drachen deine Seele steigen. Oder so ähnlich. Auch 4 falsche Großeltern. Rück näher. Siehst du, Leon hat einen alten Operngucker. Damit streift er von Zeit zu Zeit den Kanal ab. Leon ist unser Leuchtturm. Und dort, drüben, da fährt die Stadtbahn. Siehst du sie? Aber was hast du denn, Ellen? Ich dachte nur plötzlich. Ich dachte daran, dass es Winter wird. Und ihr sitzt noch immer hier und wartet auf das Kind. Lange Eiszapfen hängen von euren Ohren, von euren Nasen, von euren Augen. Und der Operngucker ist ganz eingefroren. Und ihr schaut und schaut. Aber das Kind, das ihr retten wollt, ertrinkt nicht. Ruth möchte singen. Aber sie bringt den Mund nicht mehr auf. Drüben die Leute in der warmen, hellen Stadtbahn, die pressen die Gesichter gegen die Scheiben. Schaut, schaut dort hinüber. Hinter dem Kanal, wo die Gassen so still werden. Rechts vom Gasometer über den Eisschollen. Ist dort nicht ein kleines Denkmal im Schnee? Ein Denkmal? Für wen soll denn das sein? Und dann werde ich sagen, ein Denkmal für die Kinder mit den falschen Großeltern. Und dann werde ich sagen, mich friert. Sei still jetzt, Ellen. Hab keine Angst um uns. Das Kind wird schon gerettet werden. Ich bin durch die Welt gegangen. Und die Welt war schön und groß. Wenn du hier ein Stück weiter gehst, dann kommst du an das Ringelspiel mit den fliegenden Schaukeln. Die fliegenden Schaukeln sind schön. Da packt man sich. Man lässt sich wieder los. Und dann fliegt man weit auseinander. Man macht die Augen zu. Und wenn man Glück hat, reißen die Ketten. Die Musik ist modern. Und der Schwung reicht bis nach Manhattan, sagt der Mann in der Schießbude. Wenn die Ketten reißen. Aber wer hat schon dieses Glück? Jedes Jahr kommt einer von der Kommission und kontrolliert das Ringelspiel. Unnütz, sagt der Mann in der Schießbude. Hindert die Leute am Fliegen. Aber sie lassen sich gern hindern, sagt der Mann in der Schießbude. Und da gibt es auch noch Schaukeln, da stehen sie Kopf. Da bemerken sie endlich, dass sie Kopf stehen, sagt der Mann in der Schießbude. Seid ihr schon oft gefahren? Wir? Wir, dachtest du? Wir sind noch nie gefahren. Noch nie? Es ist verboten. Die Ketten könnten reißen. Unsere Großeltern wiegen zu schwer. Aber manchmal kommt der Mann aus der Schießbude und setzt sich zu uns. Er sagt, besser zu schwer als zu leicht. Er sagt, sie haben Angst vor uns. Und deshalb dürfen wir auch nicht Ringelspiel fahren. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt war schön und groß. Und doch. Und doch. Und doch. Und doch. Siehst du, Ellen, das ist der Schießbudenbesitzer. Und wer bist du? Sie hat 2 falsche Großeltern und 2 richtige. Ein unentschiedenes Spiel. Das sind wir alle. Sei froh, wenn es deutlich wird. Das schon. Sei froh, wenn es deutlich wird. Sie will mit uns spielen. Ihre Mutter ist ausgewandert und ihr Vater ist eingerückt. Und wo wohnst du? Bei meiner falschen Großmutter. Aber die ist schon richtig. Warte, wenn du erst entdecken wirst, wie falsch das Richtige ist. Ellen hat Angst. Sie fürchtet, das Kind, das wir retten wollen, wird nie ins Wasser fallen. Wie kannst du das glauben? Wie kannst du so etwas glauben? Das Kind muss ins Wasser fallen, wenn es gerettet werden will. Verstehst du? Ja. Nichts verstehst du. Keiner versteht, was mit ihm geschieht. Alle wollen sich retten, ohne ins Wasser zu fallen. Aber wie kann denn einer gerettet werden, wenn er nicht ins Wasser fällt? Wie ist denn das mit Ihnen? Ich meine mit Ihren Großeltern. 4 richtige und 4 falsche. Nein. 8 Großeltern? 4 richtige und 4 falsche, wie jeder von uns. Außerdem bin ich fast wie der liebe Gott. Ich wollte die Welt besitzen und besitze eine Schießbude. Das tut mir aber leid. Dort! Dort, das fremde Kind, das ertrinkt! Wo? Da! Wo? Wo? Es ist ein Mann. Und er schwimmt. Das heilige Land. Wenn ihr uns verboten habt, im Stadtpark zu spielen, so spielen wir auf dem Friedhof. Wenn ihr uns verboten habt, auf den Bänken zu sitzen, so sitzen wir auf den Gräbern. Und wenn ihr uns verboten habt, das Kommende zu erwarten, wir erwarten es doch. Freitag. Wir haben wieder auf dem Friedhof gespielt. Aber erst nach dem Dunkelwerden. Eigentlich ist der Friedhof kein ungeeignetes Spielfeld. Gerade jetzt, seitdem Krieg ist. 1, 2, 3, abgepasst. Wir spielen Verstecken. Nein, Leon, du schwindelst. Du schaust durch die Finger und du siehst, wohin wir laufen. Ich sehe, wohin ihr lauft. Ich sehe durch die Finger. Und ich sehe euch zwischen den Gräbern verschwinden. Jawohl, das sehe ich. Und dann sehe ich nichts mehr. Lauft jetzt nicht weg. Bleiben wir zusammen, es wird bald finster sein. Spielt weiter, in einer Stunde wird der Friedhof gesperrt. Nutzen wir die Zeit. Gebt Acht, dass ihr euch wiederfindet. Gebt Acht, dass ihr nicht irrtümlich begraben werdet, ihr. Wenn du so laut bist, wirft uns der Wächter hinaus. Wir haben den letzten Spielplatz verloren. Gebt Acht, dass man euch nicht mit den Toten verwechselt. Du bist verrückt, Leon. Wenn ihr euch jetzt versteckt, so könnte es sein, dass ich euch nicht mehr finde. Ich gehe zwischen den Gräbern und rufe euren Namen. Ich schreie und stampfe mit dem Fuß. Aber ihr meldet euch nicht. Von der Aufbahrungshalle kommt der Wächter gelaufen und packt mich am Kragen. Wen suchst du? Ich suche die anderen. Welche anderen? Die mit mir gespielt haben. Und was habt ihr gespielt? Verstecken. Ja, das kommt davon. Warum lachen Sie? Wo sind die anderen? Die anderen gibt es nicht. Sie haben sich versteckt und sind begraben worden. Sie haben den großen Nachweis nicht gebracht, aber das ist lange her. Warum habt ihr Verstecken gespielt? Warum spielt ihr Verstecken, solange ihr lebt? Warum sucht ihr euch erst auf den Friedhöfen? Die anderen gibt es nicht. Geh. Ich gehe nicht. So gehörst du zu ihnen? So bist du auch nicht nachgewiesen? So gibt es dich auch nicht. Es gibt uns alle nicht mehr. Wir sind gestorben. Und niemand hat uns nachgewiesen. Leon hat recht. Spielen wir Verstecken oder spielen wir jetzt nicht? Lass uns nachdenken gehen. Ich lasse euch nicht nachdenken, ich will spielen. Ich weiß den besten Platz, wo die Steine schon schief stehen und die Hügel schon einsinken. Wo niemand mehr weint, wo alle warten, wo der Wind leiser wird, wie einer, der horcht, und wo der Himmel darüber wie ein Gesicht ist. Da findet mich keiner von euch. 100 Jahre später, deine weißen Knochen. Ach, Leon hat euch angesteckt. Willst du gefunden werden? Weshalb fragt ihr? Weshalb versteckst du dich dann? Ja, weshalb versteckst du dich dann? Bleib hier. Bleiben wir beisammen. Wer weiß, ob wir überhaupt hier sind. Wir haben keine Toten, die uns beweisen. Unsere Großeltern sind verächtlich. Unsere Urgroßeltern bürgen nicht für uns. Sie weigern sich. Sie sind von weit her gekommen und sind weit weggegangen. Sie sind unruhig. Sie lassen sich nicht finden, wo man sie sucht. Sie liegen nicht still unter den Steinen. Man beschimpft sie. Man hasst sie. Man verfolgt sie. Es sieht aus, als ob unsere Toten nicht tot wären. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Die Toten sind nicht tot. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Sie haben sich nur versteckt. Sie spielen mit uns Verstecken. Wir wollen sie suchen gehen. Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Wegfahren. Heimlich über die Grenze in ein fremdes Land. Na, ihr wisst so gut wie ich, die Grenzen sind gesperrt. Ihr wisst, der Krieg. Für uns gibt es kein Land mehr. So kann es nur ein Land sein, wo die Toten lebendig werden. Wo die Zugvögel und die zerrissenen Wolken nachgewiesen sind. Sei still. Erzähl uns keine Märchen. Sie hat recht. Wo der Wind nachgewiesen ist und die Vögel, dort sind auch wir nachgewiesen. Aber wo ist das? Der für den Wind und die Haifische birgt, der birgt auch für uns, hat der Konsul gesagt. Aber wo ist der? Wir sollten nach Jerusalem gehen. Meinst du das Heilige Land? Ich habe gehört, dass man dort viele Orangen erntet, mit den Händen. Und wie kommst du hin? Wenn wir erst über die nächste Grenze sind. Es kann sein, dass es von dort nicht mehr so schwer ist. Aber wie kommen wir zur Grenze? Wer soll uns helfen? Der Nebel. Irgendjemand vielleicht. Und wenn man uns fängt an der Grenze? Wenn man uns zurückschickt? Das weiß ich nicht. Dort steht einer. Wo? Wo? Da drüben. Seht ihr ihn? Einer, der horcht. Es ist ein Strauch. Jetzt bewegt er sich. Er hat alles gehört. Wir haben ja nichts gesagt. Alle unsere Pläne. Es ist ein Friedhofsbesucher, ein Hinterbliebener. Und wenn es keiner ist? Wenn er uns anzeigt? Er hat nichts gehört. Er hat alles gehört. Wer sind Sie? Kein Strauch und kein Spitzel. Ihr wollt hinüber? Es war ein Witz. Und weshalb wollt ihr hinüber? Das haben wir gespielt. Jedes hinüber. Es gibt eine Grenze. Die Grenze? Wo ist die Grenze? Seht ihr sie nicht? Wo die Linie zwischen Himmel und Erde läuft. Da ist die Grenze. Sie machen sich lustig. Wie könnte ich? Weshalb seid ihr so misstrauisch? Wir sind müde. Das ist dasselbe. Die Linie, die Sie meinen, ist immer gleich weit weg. Wir wollen über die Grenze. Wir suchen die Gewesenen. Es gibt keine Gewesenen. Es gibt solche, die sind und solche, die nicht sind. Gewordene und Ungewordene. Die aber sind, sind immer. Und die, die nicht sind, sind nie. Die aber sind, sind überall. Und die nicht sind, sind nirgends. Bleibt und horcht. Lasst euch verachten und badet in Tränen. Tränen machen die Augen hell. Durchdringt den Nebel und erkennt die Welt. Glaubt aber nicht, dass es so leicht ist. Die glauben zu sein, sind nicht. Nur die zweifeln an sich, dürfen landen. Nur die gelitten haben. Singt ein Lied. Wir können euch nicht nachweisen. Nur ein Lied, das ihr singt, weist euch nach. Entdeckt die Welt von Neuem. Entdeckt das Heilige Land. Lasst euch verachten und badet in Tränen. Tränen machen die Augen hell. Aber die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo liegt das Heilige Land? Überall dort, wo Hirten Schafe hüten und alles verlassen, wenn der Engel ruft. Aber die Schafe schreien, wenn man sie im Stich lässt. Die Schafe schreien, weil sie nicht singen können. Singt. Die Grenze. Umsonst. Wir kommen nicht mehr hinüber. Wir sind schon drüben. Im Dienst einer fremden Macht. Ihr habt uns den Tod zum Verdienst erhoben. Diesen unabschaltbaren, diesen fremdesten von allen Sendern. Wer fremde Sender hört, ist ein Verräter. Wer fremde Sender hört, verdient den Tod. Dienstag. Über den Dächern ritten die Wolken Manöver. Mitten im Krieg ritten sie Manöver. Ich beobachtete das heute während des Unterrichts in der Mansarde. Die nebenan sangen die blauen Dragoner, sie reiten. Die nebenan. Sie waren in Uniform. Ich habe etwas gefunden. Was hast du gefunden? Ein Vokabelheft. Was hast du gefunden? Wem gehört das Heft? Denen, hier nebenan in der Mansarde, die keine Uniform tragen dürfen. Den anderen. Gib her. Wie dunkel es schon hier auf dem Boden ist. Aber ich glaube, das ist ein englisches Vokabelheft. Weshalb lernen die Englisch? Keiner von ihnen kommt über die Grenze. Weshalb lernt man Englisch, wenn man sterben muss? Wir werden sie fragen. Sie müssen uns Antwort geben. Wir sind in Uniform und wir sind immer mehr. Halt, hier geblieben. Ich hab's. Was hast du? Einen Verdacht. Den ärgsten Verdacht. Den sichersten Verdacht. Weshalb bringt Ihnen der alte Mann Englisch bei? Weshalb lernt man Englisch? Mitten im Krieg. Was meinst du? Weißt du es noch nicht? Spione. Ein Vokabelheft? Genügt das als Beweis? Ich weiß einen besseren. Wir werden Sie belauschen. Komm an die Tür. Still doch. Es ist jemand nebenan auf dem Wäscheboden. Hört ihr? Eine Katze, Vögel oder nasse Strümpfe. Der Wind. Ein Gewitter kommt. Ist hier ein Blitzableiter? Ängstlich bist du heute. Mein Vokabelheft ist verschwunden. Kein Wunder, Georg. Deine Tasche hat ein Loch. Kein Wunder. Das ist es. Kein Wunder, dass Krieg ist. Kein Wunder, dass wir Hunger haben. Kein Wunder, dass ein Heft verschwindet. Aber irgendwo muss doch ein Wunder sein. Sprich leiser, Ellen. Hilf ihm lieber, das Heft finden. Die Schultasche hat ein Loch. Und das Loch reißt weiter. Lass doch. Und überhaupt. Weshalb Englisch lernen, wenn es vergeblich ist? Keiner von uns wird auswandern. Wollten wir nicht das Deutsche verlernen? Aber es dauert zu lange. Wollten wir nicht mit den Schultern zucken, wenn man uns beschimpft und es nicht mehr verstehen? Es ist heute schon sehr spät und wir haben noch kein einziges Wort verlernt. Ihr wollt das Deutsche verlernen? Wir können sagen, guten Morgen. Oder es ist hell. Wie geht es Ihnen? Ein Gewitter kommt. Und das ist alles, was wir sagen können. Fast alles. Und ihr wollt das Deutsche verlernen? Ich helfe euch nicht dazu, aber ich helfe euch, es neu zu erlernen. Wie ein Fremder eine fremde Sprache lernt. Vorsichtig, behutsam. Wie man ein Licht anzündet in einem dunklen Haus und wieder weitergeht. Übersetzen. Über einen wilden, tiefen Fluss setzen und in diesem Augenblick die Ufer nicht sehen. Übersetzt trotzdem euch selbst, die anderen. Übersetzt die Welt. An allen Ufern irrt der verstoßene Sinn. Bringt ihn hinüber. Weshalb lernt man Englisch? Warum habt ihr mich nicht früher gefragt? Weshalb lernt man lesen? Weshalb lernt man rechnen? Weshalb lernt man schreiben, wenn man sterben muss? Geht, lauft hinunter auf die Straße, fragt sie. Fragt alle. Keiner gibt euch Antwort. Jetzt hat der Alte Licht gemacht. Ich sehe es durch Schlüsselloch. Lass mich an die Tür. Dräng doch nicht so. Du weißt, die Tür gibt gleich nach. Idiot, jetzt ist sie aufgesprungen. Was wollt ihr hier? Hausdurchsuchung. Und was wollt ihr finden? Vielleicht einen fremden Sender. Glaubt nicht, dass wir schlecht informiert sind. Wer keine Uniform trägt, der bleibt allein. Wer allein bleibt, denkt nach. Und wer nachdenkt, der stirbt. Kann ich euch behilflich sein? Wo habt ihr den fremden Sender? Wenn ihr es nicht erklären könnt. Wenn ihr nicht erklären könnt, weshalb ihr hier seid. Und ihr? Weshalb seid ihr hier? Weil ihr euch nichts erklären könnt, zieht ihr in den Krieg. Weil ihr euch lächerlich vorkommt, schlüpft ihr in die Uniform. Schutzfarbe gegen euch selbst. Wo ist euer fremder Sender? Wenn wir ihn hätten, wenn es ihn gäbe. Es gibt ihn. Beruhigt euch. Es gibt ihn. Was ist es, unser Leben? Üben, üben, üben. Wir üben auf einem stummen Klavier. Geheimsprache, noch immer? Ja, das ist es. Geheimsprache. Chinesisch und Hebräisch, was die Pappeln sagen und was die Fische verschweigen. Deutsch und Englisch, Leben und Sterben. Alles ist geheim. Und der fremde Sender? Jeder von euch hört ihn, wenn er still genug ist. Weshalb lernt ihr Englisch, wenn es keinen Zweck mehr hat? Es ist Krieg, die Grenzen sind gesperrt. Keiner von euch wird auswandern. Er hat recht. Weshalb decke ich meinen Tisch, auch wenn ich ganz allein bin? Es ist wahr. Vielleicht werdet ihr nicht mehr entfliehen können. Der Zweck ist gefallen. Aber der Zweck ist nur ein Vorwand, um das Spiel zu verbergen. Nur ein Schatten des Wirklichen. Nur für die Schule und nicht für das Leben lernen wir. Nicht um zu töten und nicht um zu fliehen. Nicht um der Dinge willen, die knapp vor uns sind. Weshalb pfeifen die Drosseln? Weshalb reiten die Wolken? Weshalb funkeln die Sterne? Weshalb lernt man Englisch, wenn es vergeblich ist? Alles aus demselben Grund. Und ich frage euch, wisst ihr ihn? Wisst ihr ihn jetzt? Wie heißt euer Verdacht? Im Dienst einer fremden Macht. Der Verdacht stimmt. Angst vor der Angst. Ihr habt ungewiss alle Gewissheit gemacht. Gewiss ist nur das Ungewisse. Und es ist immer gewisser, dass es das Ungewisse ist. Wir haben uns in das Ungewisse ergeben, um gewiss zu werden. Donnerstag. Julia fährt nach Amerika. Großmutter meinte, ich sollte mich von ihr verabschieden. Mit den anderen sprechen wir schon lange nicht mehr von Julia. Sie will nicht zu uns gehören. Seit die Verordnung mit dem Stern in Kraft ist, hat sie die Straße nicht mehr betreten. Sie will den Stern nicht tragen. Julia zählt nicht zu uns. Ich bin trotzdem hingegangen. Vielleicht auch, weil ich hoffe, Anna zu treffen. Die ist immer wie eine große Schwester zu mir, obwohl ich den Stern nicht tragen darf. Bei ihr sieht er wie ein leuchtender Stern aus. Früher, Julia, früher habe ich auch öfter Packen gespielt. Spielen. Aber jetzt schon lange nicht mehr. Wirst du ein Gebetbuch mitnehmen? Ein Gebetbuch? Merkwürdige Gedanken hast du, Ellen. Das kommt, glaube ich, von der Entwicklung. Die meisten Gedanken kommen von der Entwicklung. Aber wozu sollte ich ein Gebetbuch brauchen? Vielleicht. Ich dachte nämlich, ich habe nämlich gedacht, falls das Schiff untergeht, da soll es ganz gut sein. Warum soll das Schiff untergehen? Hast du keine Angst? Nein. Nein, ich habe keine Angst. Wovor soll ich denn Angst haben? Es wäre ja möglich. Es wäre ja möglich, dass ein Schiff untergeht. Wünschst du mir es vielleicht? Nimm das zurück. Du beneidest mich. Ich habe das größere Abenteuer. Hör auf. Drei Personen haben für mich gebürgt. Und für mich hat niemand gebürgt. Für dich kann auch niemand bürgen. Gott sei Dank nicht. Du beneidest mich. Du hast mich immer beneidet. Ja, ich habe dich immer beneidet. Schon damals, als du gehen konntest und ich noch nicht. Und weil du ein Fahrrad hattest und ich nicht. Und jetzt fährst du übers Meer und ich nicht. Jetzt wirst du die Freiheitsstatue sehen und ich nicht. Jetzt hab ich das große Abenteuer. Nein. Vielleicht ist es das größere Abenteuer, das alles nicht zu haben. Wünschst du mir, dass das Schiff untergeht? Ja oder nein? Nein. Denn dann hättest du das größere Abenteuer. Und außerdem... Und außerdem? Könntest du meine Mutter nicht von mir grüßen. Anna! Anna! Ich glaube, ihr Stern leuchtet. Ich habe ihn gestern frisch gewaschen. Wenn ich ihn schon trage, so soll er auch leuchten. Alle Leute müssen Sterne tragen. Ich nicht. Ich darf ihn nicht tragen. Zwei falsche Großeltern zu wenig. Und sie sagen, ich gehöre nicht dazu. Vielleicht ist es gleichgültig, ob man ihn auf dem Mantel trägt oder im Gesicht. Du jedenfalls trägst ihn doppelt, auf dem Mantel und im Gesicht. Hast du immer Grund, vergnügt zu sein? Ja. Du nicht? Nein. Obwohl ich in der nächsten Woche nach Amerika fahre. Aber Ellen beneidet mich. Warum? Wenn das nicht klar ist. Ganz klar, Amerika. Ich wollte es nur genauer wissen. Das Meer. Und die Freiheit. Das ist ungenauer. Wie machen Sie es? Ich meine, haben Sie einen besonderen Grund dafür? Wofür? Was meinst du? Leuchten. Ich habe keinen besonderen Grund dafür. Doch. Weshalb bist du gekommen? Ich bin gekommen, um von dir Abschied zu nehmen. Aber ich habe das Visum erst heute bekommen und du konntest doch gar nicht wissen. Nein, ich wusste es auch nicht. Trotzdem bin ich gekommen, um von dir Abschied zu nehmen. Das verstehe ich nicht. Auch ich fahre weg. Wohin? Wohin fahren Sie? Wir fahren miteinander? Wohin fahren Sie? Beneidest du mich, Ellen? Ja oder nein? Ja. Ja, ich beneide sie. Gib Acht, gleich wirft sie sich auf dich. Lass sie. Aber meine Mutter. Und die Freiheit. Die Freiheit. Ellen, die Freiheit ist dort, wo dein Stern steht. Ist es wirklich wahr? Beneidest du mich? Nein. Nein, ich beneide sie nicht. Wohin fahren Sie? Was habt ihr denn? Ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen. Fahren wir nicht miteinander? Nein, die Richtung ist verschieden. Ich habe die Aufforderung für Polen. Was wirst du tun? Fahren? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, was erhoffst du? Alles. Alles? Alles, haben Sie gesagt? Ja. Ich habe immer alles erhofft. Weshalb sollte ich es gerade jetzt aufgeben? Das habe ich gemeint. Das bedeutet der Stern. Alles. Wartet, ich hole nur die anderen. Was wird aus euch werden? Ich will es wissen, hörst du? Das geht uns nichts an. Es geht euch an. Es ist euch immer schon angegangen. Ihr wart viel zu taktvoll, aber jetzt geht es euch ganz besonders an. Man muss Gewissheit bekommen. Man darf nicht Gewissheit verlangen. Das tun die Großen, das tun sie fast alle, aber deshalb stirbt man, weil man Gewissheit verlangt. So viel wir fragen, es wird immer ungewiss bleiben, solange wir leben. Da ist ja Ellen wieder mit den Kindern. Kommt rein. Anna ist hier. Wollt ihr euch nicht setzen? Ja. Was wollt ihr denn wissen? Wir wollen wissen, was der Stern bedeutet. Weshalb wollt ihr das wissen? Weil wir Angst haben. Und wovor habt ihr Angst? Vor der geheimen Polizei. Aber wieso? Wieso fürchtet ihr gerade die geheime Polizei? Sie verbieten uns zu atmen. Sie spucken uns an. Sie sind hinter uns her. Merkwürdig, nicht wahr? Weshalb tun Sie das? Sie hassen uns. Habt ihr ihnen etwas getan? Nichts. Ihr seid in der Minderheit. Ihr seid verhältnismäßig kleiner und schwächer als sie. Ihr habt keine Waffen. Und doch lässt es ihnen keine Ruhe. Wir wollen wissen, was der Stern bedeutet. Was wird mit uns geschehen? Wenn es finster wird. Wenn es sehr finster wird. Was geschieht dann? Man hat Angst. Und was tut man? Man wehrt sich. Man schlägt um sich, nicht wahr? Man merkt, dass es nichts nützt. Es wird noch finsterer. Was tut man jetzt? Man sucht ein Licht. Einen Stern. Es ist sehr finster um die geheime Polizei. Sie glauben... Glauben Sie das wirklich? Ich weiß es. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es. Was weißt du? Die geheime Polizei hat Angst. Klar. Die geheime Polizei ist Angst. Lebendige Angst, weiter nichts. Die geheime Polizei hat Angst? Und wir haben Angst vor ihnen. Angst vor der Angst. Angst vor der Angst. Die geheime Polizei hat ihren Stern verloren. Die geheime Polizei geht einem Fremden nach. Aber den Sie verloren haben und den wir tragen, das ist alles ein und dasselbe. Und wenn wir uns doch zu früh freuen würden, wenn es doch wahr wäre, was ich gehört habe. Was hast du gehört? Der Stern bedeutet den Tod. Das ist nicht wahr. Manchmal, in letzter Zeit, da streicht mein Vater mir so übers Haar und... Bevor ich mich umdrehen kann, beginnt er zu pfeifen. Ich habe Angst. Ach, die Erwachsenen. Die Erwachsenen zu Hause reden in fremden Sprachen. Das tun sie immer. Das haben sie schon immer getan. Alles wird deutlicher. Undeutlicher. Woher weißt du das, Bibi, mit dem Stern? Weil meine Eltern dachten, ich wäre schon eingeschlafen. Vielleicht hast du falsch verstanden. Vielleicht haben sie gemeint... dass der Tod den Stern bedeutet. Lasst euch nicht irreführen. Das ist alles, was ich euch raten kann. Geht dem Stern nach. Fragt nicht die Erwachsenen. Sie täuschen euch, wie Herodes die drei Könige täuschen wollte. Fragt euch selbst. Der Stern? Der Stern der Weisen? Das habe ich gewusst. Ja, habt Mitleid mit der geheimen Polizei. Sie haben schon wieder Angst vor dem König der Juden. Wie finster es geworden ist. Umso besser. Das große Spiel. Wir müssen in der halben Dämmerung die alte Ungewissheit weiter ertragen, ob wir nichts oder Könige sind. Und wir dürfen die Mäntel nicht abwerfen, weil wir noch immer Angst haben. Unsere Schuld ist, geboren zu sein. Unsere Angst ist, getötet und unsere Hoffnung, geliebt zu werden. Die Hoffnung, Könige zu sein. Um der Hoffnung willen vielleicht werden wir verfolgt. Sonntag. Lange kann es nicht mehr so gehen. Sie holen jetzt die Leute gewaltsam. Auch die Kinder. Haben gespielt. Frieden suchen. Im Zimmer geht das, ohne Licht. Werft eure Mäntel ab! Es wird nicht sein. Das klingt wirklich nur, als ob... Sei still, bleib bei deiner Rolle. Irgendjemand irrt sich. Irgendjemand weiß nicht, ob er zu uns oder zur geheimen Polizei gehört, ob er ein Freund oder ein Mörder ist. Wer weiß das schon von sich? Wir spielen. Wir öffnen nicht. Dann rasch beeilt euch. Achtung, fertig. Los! Habt ihr den Frieden gesehen? Aber du hältst ja deine Laterne ganz schief. Ich glaube fast, deine Faust zittert. Hast du Angst? Das gehört nicht zu deiner Rolle. Habt ihr den Frieden gesehen? Frag wie ein Mann. damit sie zu suchen beginnen in ihren Patronentaschen und unter ihren Kopfkissen. Habt ihr den Frieden gesehen? Es ist niemand hier. Niemand? Hört ihr? Niemand. Ein furchtbares Wort. Alle und doch niemand. Millionen Menschen sind noch niemand. Niemand. Alle, die hassen und alle, die wegschauen. Hört ihr? Niemand hasst uns. Niemand verfolgt uns. Niemand. Warum fürchtet ihr euch? Niemand. Sag es noch einmal, Georg. Zu singen soll sie beginnen, deine Traurigkeit. Und in ihren Massenversammlungen sollen sie es hören. Niemand, niemand, niemand ist hier. Zu lange haben wir gesucht. Jetzt finden wir ihn nimmermehr. Und unsere Kraft zerbricht. Ja, wenn man wüsst, was Frieden ist. Aber man weiß es nicht. Auf dieser Erde ist es nicht. Wir leuchteten in jedes Haus. Man warf uns überall hinaus. Zu schwach brennt euer Licht. Den Frieden suchet ihr, den Frieden... Wir haben überall gesucht. Die Straßen auf, die Straßen ab. Und alles haben wir versucht. Und fanden nichts. Beeilt euch! Sie rennen uns die Tür ein. Sie verladen uns sonst, bevor wir fertig sind. Umso besser. Der Januar ist so grau. Bis es Mai wird, sind wir schon Kirschbäume. Sei still! Hör auf damit! Ich will kein Kirschbaum sein. Und auch sonst kein Baum. Spielt weiter. Da sehen wir ein Lichtlein schimmern durch die Tür. Ist niemand hier? Öffnet lieber. Du, Ellen? Sonst niemand? Weshalb habt ihr nicht aufgemacht? Du hast das Zeichen nicht gewusst. Ihr habt es mir nicht gesagt. Lasst mich mitspielen. Du gehörst nicht zu uns. Und weshalb nicht? Du wirst nicht geholt werden. Ich verspreche es euch, dass ich geholt werde. Aber wie kannst du solche Dinge versprechen? Manche wissen es und manche wissen es nicht. Und geholt werden alle. Lasst mich mitspielen, bitte. Lasst mich doch mitspielen. Deine Großmutter hat dir verboten, mit uns zu spielen. Weil meine Großmutter immer noch glaubt, dass es ein Glück ist, zurückzubleiben. Und du? Schon lange nicht mehr. Wir haben keine Rolle für dich. Lasst mich die Welt spielen. Ein gefährliches Spiel. Ich weiß. Hannah spielt die Welt. Nein. Heute Nacht geholt worden. Weiter. Wir müssen weiterspielen. Leon, wer hat uns so schlechte Rollen gegeben? Schwere Rollen. Und sind nicht die schwersten Rollen die besten? Aber was für ein furchtbares Publikum wir haben. Ein dunkler Rachen, der uns verschlingt. Menschen ohne Gesichter. Hättest du mehr Erfahrung, du wüsstest, dass vor jeder Bühne eine seufzende Finsternis ist, die getröstet sein will. Wir sollen trösten? Wer tröstet uns? Wer hilft uns auf den Lastwagen, wenn er zu hoch ist? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Ihr dürft verrecken. Das ist alles. Noch lange nicht alles. Weiter, spielt weiter. Seht, unser Licht geht aus. Der Sturm will es verwehen. Und unsere Kraft zerbricht. Wir wollen schlafen gehen. Habt ihr den Frieden gesehen? Wir sahen ihn nicht. Wenn du sehen könntest, wie ich dich sehe. Wie du liegst, wie tapfer. Wie schade, Leon, dass du nie Regisseur sein wirst. Doch, ich werde es sein. Auf dem Lastauto und dem Waggon. Es wird ein gutes Stück, das könnt ihr mir glauben. Kein Happy End und kein Applaus. Still sollen sie nach Hause gehen, mit blassen Gesichtern, die im Finstern leuchten. Sei still, Leon. Siehst du denn nicht, wie rot ihre Gesichter sind und wie schillernd ihre Augen? Hörst du sie denn nicht jetzt schon lachen? Wie sie lachen werden, wenn man uns über die Brücken führt? Bleib ein Engel, Leon. Schlaft tief. Vielleicht im Traum schenkt Gott euch, was ihr suchen gingt durch Mord und Brand. Löscht eure Lichter aus. Denn keins von ihnen führt nach Haus. Allein das Licht der Liebe strahlt von Land zu Land. Bibi, komm, wir sind an der Reihe. Komm. Ich habe keinen Schleier. Und ohne Schleier spiele ich nicht mit. Was meinst du damit? Spiel, hörst du? Spiel. Spielt weiter, spielt doch weiter. Wolltest du die Maria spielen, ja oder nein? Ja, aber nicht ohne Schleier. Ihr habt mir einen Schleier versprochen und ohne Schleier spiele ich nicht mit. Wenn es weiter nichts ist, hier. Der Vorhang. Hannas Vorhang, an dem sie zuletzt nähte. Für das Haus an der schwedischen Küste. Für das weiße Zimmer mit den hohen Fenstern, wo ihre 7 Kinder schlafen sollten. Wann hast du sie gesehen, Ellen? Gestern, spät abends. Wusste sie schon was? Ja. Und was hat sie zuletzt getan? Mantelknöpfe fester genäht. 7 Knöpfe. Sie wollte euch noch einen Brief schreiben, aber dann brachte sie ihn nicht fertig und gab mir nur das mit. Sie sagte, wenn wir ihn für das Spiel brauchen könnten, wäre sie recht. Du hättest ihn nicht nehmen dürfen, Ellen. Er sollte fliegen und zu viel Sonne abhalten. Weil Hannah die Sonne nicht wollte. Zuletzt sagte sie doch immer, sie sei eine Betrügerin, die die Menschen täuscht und brutal macht. Deshalb sollte auch der Vorhang im Meerwind wehen. Ganz leicht aus dem Fenster wehen. Er wird wehen. Ein Bartuch. Wenn Kinder sterben. Wen meinst du? Dich nicht. Doch. Du hast mich gemeint. Vielleicht habe ich uns alle gemeint. Hannah hätte den Schleier behalten sollen. Vielleicht hätte er sie beschützt. Man behält nur das, was man hergibt. Spielt weiter. Der Weg war weit, den wir kamen. Wir haben fremde Namen auf dieser Welt. Aber in unseren Armen halten wir Gottes Erbarmen, wie er uns hält. Ich bin die Welt und auf der Flucht. Ach, dass ich Frieden fände. Der Krieg jagt mich von Haus zu Haus. Er fängt mich ein und lacht mich aus. Er treibt mich aus mir selber aus, in Angst und Feuerbrände. Das Christkind. Der Briefträger. Seid still, spielt weiter. Welches Spiel meinst du? Dass wir spielen oder dass mit uns gespielt wird? Spielt weiter, hört ihr. Sieh, dieses kleine Kind allein. Entscheide dich. Nimm mich. Ich habe mich entschieden. Für dich. Macht auf, es hat keinen Sinn. Leise, spielt weiter. Nein, ich werde öffnen. Wem wirst du öffnen? Guten Abend. Was ist los? Fürchtet euch nicht. Es ist alles abgeblasen. Die Deportationen nach Polen sind eingestellt. Wir sind also gerettet? Ich glaube es nicht. Woher wissen Sie es? Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? So wahr ich lebe. Aber wie wahr leben Sie? Ihr seid unverschämt. Was wollt ihr denn eigentlich? Spielen. Wir waren gerade mittendrin. Was habt ihr denn eben gespielt? Frieden suchen. Spielt doch weiter. Sagen Sie uns erst, was mit uns geschehen soll. Genaueres weiß ich nicht. Befehl von oben. Die Deportationen sind eingestellt. Ganz unerwartet. Richtig, ganz unerwartet. Aber warum wartet niemand darauf? Weshalb geschieht das Gute immer unerwartet? Spielt jetzt weiter. Spielt mir vor. Wir spielen. Aber wir spielen niemandem vor. Ja, spielen Sie doch mit. Aber nein. Lächerliche Gesellschaft. Wir spielen das Spiel noch einmal für Sie. Aber Sie müssen mitspielen. Ist das die Probe oder ist das die Aufführung? Das wissen wir selber nicht. Und habt ihr denn eine Rolle für mich? Sie können einen Landstreicher spielen. Etwas Besseres nicht? Zuletzt werden Sie die Lumpen abwerfen und ein heiliger König sein. Ist jemand hier? Wer kann das sein? Wir bilden uns wohl alles ein. Wir sind allein und schon so müde. Drum schließt die Tür, das Licht verglüht. Bald wird es kalt und finster sein. Und alle Hoffnung flieht. Was hat er denn? Nein, nein. Es ist nichts. Warum spielen Sie nicht mit? Er weint. Werft euren Stolz dahin. Er macht euch gegen nichts gefeit. Die Liebe hat ein anderes Kleid. Ich frage euch, wohin wollt ihr den Frieden suchen gehen? Lassen Sie mich mitfahren. Bitte lassen Sie mich mitfahren. Bitte. Lassen Sie mich mitfahren. Der Tod der Großmutter. Ihr habt mit euren zitternden Fingern und mit gespaltenen Federn in unsere Tagebücher geschrieben, dass man erst nichts werden muss, um alles zu sein, dass das Fallende stehen und das Stehende fallen muss. Ihr habt uns gelehrt, auch den Tod zu genießen wie ein fremdes Land. Montag. Es ist gut, was ich getan habe. Schläfst du? Ja. Schläfst du, Ellen? Schläfst du? Nein. Was suchst du, Großmutter? Du weißt, was ich suche. Aber weißt du, was du suchst? Was willst du von mir? Steck deinen Zopf auf, Großmutter, und nimm deinen Schlafrock. Was willst du von mir? Haltung! Nein, noch mehr. Ich will, dass du von mir Haltung willst. Ich will etwas anderes von dir. Du musst es versteckt haben. Großmutter! Ich wollte, du würdest dich jetzt zu mir setzen und mir eine Geschichte erzählen. Aber eine ganz neue, eine, die ich noch nie gehört habe. Es kann auch ein Märchen sein. Es ist möglich, dass ich heute noch geholt werde. Das ist nichts Neues. Aber vielleicht lassen Sie mich mitfahren. Und dann trage ich dir den Koffer nach. Überall hin. Ja. Aber wie viele Koffer? Ich glaube, 2. Es ist besser zu tragen. 2. Erzähl mir jetzt eine Geschichte, Großmutter. Es könnte ja auch sein, dass Sie heute Nacht nicht kommen. Eine Geschichte, Großmutter, eine neue Geschichte. Du, weißt du, ob Planen über die Lastwagen gespannt sind? Neulich erzählte mir jemand, er hätte gesehen, dass... Das ist aber keine Geschichte. Ich weiß auch keine. Das ist nicht wahr, Großmutter. Es war einmal, Großmutter. Es war einmal. Irgendwann muss doch mal etwas gewesen sein. Etwas, von dem noch niemand weiß als du, Großmutter. Hast du nicht immer gewusst, was die türkischen Mokka-Tassen reden, wenn es finster ist? Und was der dicke Hund im Hof den Tauben erzählt? Das habe ich erfunden. Warum? Weil du noch klein warst. Nein, weil du noch groß warst, Großmutter. Du musst es haben, du hast es, du musst es haben, du hast es versteckt. Nichts. Erzähl mir ein Märchen. Du hast noch lange kein Recht, mich zu hindern. Doch, das habe ich. Du hast mich bestohlen. Ich habe meinen Pelz versetzt und das Rezept hat mich genug gekostet. Ich werde es dir nicht geben. Vielleicht, weil du es für dich selber brauchst. Ich werde es dir geben. Aber nicht, bevor du mir die Geschichte erzählt hast. Versprichst du mir, dass du mir dann alles gibst? Ich verspreche es dir. Erzähl, Großmutter. Erzähl. Hast du nicht selbst gesagt, dass alle Geschichten in der Luft liegen, wenn man nur danach greift? Mir fällt nichts ein. Nicht jetzt. Gerade jetzt. Es wird noch genug Märchen für dich geben. Du bist noch jung. Was soll ich damit? Erlass mir dieses eine. Das kann ich nicht. Du bist jung und grausam. Eine Geschichte, Großmutter. Es war... Richtig. Es war einmal... Weiter, Großmutter. Es war einmal... Es war einmal... Es war einmal. Aber nein. Dann werde ihm ich die Geschichte erzählen. Es war einmal eine Mutter in Amerika. Diese Mutter hatte große Sehnsucht. Und die Sehnsucht war rot. Da begann sie aus ihrer Sehnsucht, eine runde rote Mütze zu stricken. Sie strickte jede Nacht, aber die Sehnsucht nahm nicht ab. Und die Mütze wurde so groß wie ein Heiligenschein. Als die Mütze fertig war, riss die Mutter den Faden an ihrem Herzen ab, packte sie in eine Schachtel und schickte sie über den Ozean. Sie legte auch etwas Kuchen und Wein dazu und einen Korb für die Großmutter. Das Kind nahm die Mütze und zog sie schnell über den Kopf. Aber als es die Mütze wieder abnehmen wollte, blieb sie. Wie ein roter Heiligenschein. Und brannte. Das Rotkäppchen legte die Flasche in den Korb und den Kuchen dazu und machte sich auf den Weg zur Großmutter. Die Großmutter wohnte im selben Zimmer, aber es war doch ein langer Weg durch einen finsteren Wald. Einmal stieß der Korb an einen Baum und die Flasche rann aus. Das nächste Mal fiel der Kuchen zu Boden und der Krieg fraß ihn auf. Er hatte langes, zottiges Fell, fast wie ein Wolf. Wohin gehst du? Ich gehe zu meiner Großmutter. Und was bringst du ihr? Dein Korb ist ja leer. Ich bringe ihr die Sehnsucht. Da wurde der Wolf böse, denn die konnte er nicht fressen. Zornig lief er davon. Das Rotkäppchen rannte hinter ihm her, aber der Wolf war schneller am Ziel. Die Großmutter lag im Bett. Aber sie sah ganz anders aus. Da sprach das Rotkäppchen: Aber Großmutter, was hast du so große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Aber Großmutter, was hast du so große Zähne, dass ich dich besser beißen kann? Aber Großmutter, was hast du so dicke Lippen, dass ich dich besser schlucken kann? Das Gift. Meinst du das Gift, Großmutter? Großmutter, warum hast du so kalte Hände? Nein. Sie holen dich, Großmutter. Sie kommen. Gib her. Nein, ich hol dich heraus. Ich will dich verstecken. Komm auf den Dachboden, schnell, oder? In den Schrank. Und ich werde dich verteidigen. Ja, ich schlage sie nieder. Du wirst sehen, wie stark ich bin. Sei still. Sprich nicht so groß. Tu, was ich dir sage. Sei gut zu mir. Ja, nachher. Nein, nachher hast du keine Zeit mehr. Sie kommen. Beeil dich. Ich füllte ein Glas mit Wasser, setzte mich zur Großmutter und fütterte sie mit dem Gift. Ellen, wenn sie jetzt läuten, öffne die Tür. Sei höflich. Sprich nichts und lass alles geschehen. Sie werden dich aus dem Bett zerren. Meine Knochen, mich nicht. Sie werden dich mit den Füßen treten, wenn sie entdecken, dass du Gift genommen hast. Ihre Füße können mich nicht erreichen. Sie werden dich beschimpfen, Großmutter. Falsch verbunden, alles falsch verbunden. Ich habe meine Nummer geändert. Ja. Ich glaube, dass du jetzt eine Geheimnummer hast. Geh und horch. Sie lassen sich Zeit. Sie denken, sie haben uns sicher. Es ist gut, was ich getan habe. Es ist gut. Es ist gut. Sie werden auf dich losgehen und du machst einen kleinen Schritt. Und sie fliegen ins Leere. Einen kleinen Schritt. Einen ganz kleinen Schritt. Wir haben sie überlistet. Siehst du sie? Siehst du sie? Jetzt nehmen sie die letzten Stufen. Und jetzt stehen sie still. Sie torkeln und halten sich aneinander. Sie vergleichen die Namen an der Flurtür. Jetzt sehen sie den Stern und höhnen. Jetzt suchen sie die Glocke. Die Glocke läutet nicht. Sie heben die Fäuste. Und jetzt... Nein. Nein. Sie haben etwas vergessen. Sie werden zurückkommen. Es wirkt langsam. Du wirst einschlafen. Und wenn du aufwachst, Großmutter. Ja? Nächste Woche ist dein Geburtstag. Und da wollte ich... Ich wollte dir noch sagen... Diese Woche ist ein viel besserer Tag. Sei gut zu mir. Du hast es mir versprochen. Nachher hast du gesagt. Und jetzt? Es läutet. Sie kommen. Großmutter, spuck es aus. Stirb nicht. Stirb nicht, Großmutter. Lieber Gott, was tut man gegen das Sterben? Großmutter, wach auf. Nimm dich zusammen. Man stirbt nicht, wenn man nicht will. Was suchst du? Weißt du, was du suchst, Großmutter? Einmal war es dein Taschentuch, ein anderes Mal wieder ein Opernglas und zuletzt das Gift. Aber wolltest du nicht etwas ganz anderes? Großmutter, warum hast du nicht nachgedacht? Was suchst du? Sag mir, was du suchst. Ich will dir alles geben. Sag doch wenigstens, sprich nicht so groß. Großmutter, warum antwortest du nicht? Großmutter, willst du leben? Bleib da, lass mich nachdenken. Habe ich dir nicht das Gift gegeben? Muss ich dich nicht erwecken? Großmutter, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich übergoss Großmutter mit dem Rest des Wassers. Es ist gut, was ich getan habe. Traum. Auch ihr habt die fremde Strecke, die Strecke, die noch keiner gefahren ist, die Strecke ans Ziel, nicht gebaut. Ihr habt die dunklen Stationen für die großen und hellen Ziele gehalten. Ihr habt deren Namen anstelle der Weisheit gesetzt. Ihr habt Umwege gemacht, um den Kreuzungspunkt zu vermeiden, der in der Mitte liegt. Wir geben uns nicht zufrieden. Wir fahren nicht, solange wir es nicht wissen. Überall Bombeneinschläge und fahrende Munitionszüge. Das Feuer hat Hunger. Mit Großmutter und den anderen lebe ich nur noch im Traum. Was bringen Sie uns? Ihre Meldung! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zu Befehl, wir haben viel mehr zu verlieren. Zu Befehl, es war ein Kind zwischen den Waffen. Zu Befehl, es sind überall Kinder zwischen den Waffen. Fast wäre der Munitionszug zurückgeblieben. Der Lokomotivführer hatte vergessen, wohin die Reise geht. Zu Befehl, keiner von uns weiß, wohin die Reise geht. Es regnet. Der Reihe nach. Zu Befehl, es war ein Schatten im Schein. Zu Befehl, es ist immer der eigene. Wir haben ihn gefasst. Fassen Sie sich! Schließen Sie die Tür. Es kommt eiskalt herein. Zu Befehl, ich möchte sie lieber offen lassen. Ich will mir nichts vormachen. In 3 Tagen gehe ich an die Front. Es kommt eiskalt herein. Schweig, du bist ja nicht zu Hause. Zu Befehl, keiner von uns ist hier zu Hause, wenn er begonnen hat, nachzudenken. Sonst haben Sie nichts zu melden? Nichts. Alles. Wie heißt du? Dein Name? Wo wohnst du? Religion? Alter? Familienstand? Geboren? Ja. Wie heißen deine Eltern? Protokoll, schreiben Sie mit. Soll ich? Ruhe, unterbrechen Sie nicht. Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Und warum antwortest du nicht? Sie fragen falsch. Du, weißt du, was dich erwartet? Himmel oder Hölle? Und dein neuer Name? Soll ich schreiben? Schreiben Sie. Schreiben Sie alles auf. Schreiben Sie nicht. Man muss es wachsen lassen. Ruhe. Wie heißt du? Wo wohnst du? Man muss sich suchen gehen. Wo bist du zu Hause? Wo ich gewohnt habe, war ich noch nie zu Hause. Wo bist du dann zu Hause? Wo Sie zu Hause sind. Tja, wo sind wir zu Hause? Jetzt fragen Sie richtig. Rede keinen Unsinn. Wie heißt du zum letzten Mal? Wer bist du? Mein Halstuch ist himmelblau. Und ich sehne mich weg von hier. Baby! Wie heißt du zum letzten Mal? Ellen! Ellen, hilf mir! Also Ellen! Sei nur still, Bibi! Ellen! Ich bin nicht mit den anderen gegangen. Sie erschießen uns. Georg hat es gesagt. Bis zum nächsten Sommer wachsen die Kirschbäume darüber. Georg hat es gesagt. Solange wir im Lager waren, hat er nichts anderes mehr gesagt. Bis es mir zu viel war. Leon hat sie abgelenkt. Er hat mir geholfen. Am letzten Tag, als wir schon verladen werden sollten... Dass es dir gelungen ist. Ja. Ich weiß selbst nicht mehr, wie. Aber Georg hat gesagt, sie erschießen uns. Und die Kirschbäume wachsen darüber, Ellen. Du weißt, ich wollte doch noch tanzen gehen. Ich wollte kein Kirschbaum sein. Es gibt auch tanzende Kirschbäume. Das kannst du mir glauben. 6 Wochen war ich versteckt. Und jetzt... 1, 2, 3 abgepasst. Erinnerst du dich noch? Ja. Aber man hat mich angezeigt. Sie haben mich gefunden. Sie haben mich unter dem Bett hervorgezerrt. Die Stiegen hinunter. Viele waren es. Sie schlafen. Sie sind vermisst. Sind verschollen. Aber sie wissen es nicht. Sie finden alle anderen. Nur sich selbst können sie nicht finden. Lauter Vermisste. Mit dem Teufel sind sie im Bund. Aber sie haben keine Ahnung davon. Ihre Flügel sind zerbrochen. Wir müssen ihnen helfen. Wir werden sie befreien. Befreien? Wie willst du das machen? Ellen? Ellen, weshalb bist du hier? Kannst du es denn nicht erklären? Erklären? Wie viel von allem kann man erklären? Warum habt ihr eure Flügel zerbrochen und gegen Stiefel vertauscht? Barfuß muss man über die Grenze gehen. Man kann es nicht besetzen, dieses Land. Siegen wird, wer sich ergibt. Der Himmel ist unterwegs, aber ihr haltet ihn auf. Es stehen zu viele Fahnenstangen in der Luft. Eure Flügel sind zerbrochen. Flügel? Von welchen Flügeln ist hier die Rede? Sprich der Reihe nach. In der Mitte ist nichts der Reihe nach. In der Mitte ist alles auf einmal. Und ich frage dich zum letzten Mal. Hast du Eltern? Hast du Geschwister? Und mit wem lebst du? Wie konntest du einen Munitionszug besteigen? Was war zuerst? Flügel. Und die Stimme des Wassers. Viele Geschwister. Und ich lebe mit allen. Ja, das ist wahr. Einmal sind wir auch miteinander nach Ägypten gefahren. Nach Ägypten? Aber der Zug, den du nehmen wolltest, ist nicht nach Ägypten gefahren. Namen. Ägypten oder Polen. Dahinter wollte ich kommen. Über die Grenze wollte ich fahren. Dorthin, wo Georg ist. Leon und Hanna und Ruth. Meiner Großmutter nach. Wo ist deine Großmutter? In die Mitte. Deshalb bin ich in den Zug gestiegen. Den Toten nach? Weg von den Toten. Weg von den Verschlafenen. Namen und Adresse. Das kann doch nicht alles sein. Das Leben steht offen. Und ihr dürft nicht sterben, bevor ihr geboren seid. Wo ist die Mitte? Fährt man in Waffenzügen? Oder fährt man im Flugzeug? Fährt man ein Jahr? Oder fährt man 100 Jahre? Jeder fährt anders. Und zuletzt müsst ihr gehen. Horcht, wo es ruft. Dorthin seid ihr einberufen. Es ruft mitten in euch. Lasst euch frei. Es geht zu weit. Still, still jetzt. Nehmt alle Vernunft zusammen. Schaut nicht links und nicht rechts, nicht hinauf und nicht hinunter. Fragt nicht, woher ihr kommt und fragt nicht, wohin ihr geht, denn es führt zu weit. Hört und seht, aber horcht nicht und schaut nicht. Dazu habt ihr nicht Zeit. Gebt euch zufrieden mit Namen und Adresse. Hört ihr? Es ist genug. Wisst ihr nicht mehr, wie viel es bedeutet, ordnungsgemäß gemeldet zu sein? Wisst ihr nicht, wie wohl es tut, in Reih und Glied zu gehen? Träumt nicht, sonst sprecht ihr im Traum. Fangt und fasst und singt dazwischen. Und wenn es finster wird, dann singt noch lauter. Denkt nicht, dass einer einer ist. Denkt, dass viele viele sind. Es beruhigt. Fasst die Saboteure, wenn die Nächte hell sind. Schaut nicht so viel in den Mond. Wer einen Taschenspiegel hat, braucht keinen Spiegel am Himmel. Alle Gesichter sind ähnlich. Und jetzt zu dir. Ja. Beschuldigt der Sabotage des Fragens und der unerwünschten Aussagen. Verdächtig, den größten Teil verschwiegen zu haben. Die größere Hoffnung. Ihr, habt ihr den Frieden gesehen? Ihr lebt ihr. Gebt nicht zu, dass euer Herz zum Schlachtfeld wird. Lasst die Beweggründe nicht Sturm laufen in euch. Verschränkt euch ineinander, das ist besser. Versucht nicht zu bleiben durch euch selbst. Vergesst das Wagnis. Allein zu sein. Ihr, wohin fahrt ihr? An das Kap der guten Hoffnung? Es ist ein Anlauf. Vergesst nicht zu springen. Irgendwo wird alles blau. Sie kämpfen in der Stadt. Ich lebe nur noch in Kellern. Mit fremden Menschen. Will endlich nach Hause, zu Großmutter, zu Georg, Hanna und Ruth, zu den tanzenden Kirschbäumen, den umkämpften Brücken, nach Hause. Komm. Komm hier herein. Ich will zu den Brücken, zum Friedhof, nach Hause. Wo bist du zu Hause? Auf der Insel. Um die Insel wird gekämpft. Wie heißt du? Ellen. Und du? Jan. Da in meiner Tasche. Etwas zu essen. Nein, danke. Ja, bist du satt? Mir ist übel. Satt bin ich nicht. Wirklich? Gibt es das? Das ist es ja, dass man nicht satt wird. Immer nur schwindlig. Deshalb bin ich suchen gegangen. Wer soll dir das glauben? Es bleibt immer ein Rest. Weil es schlecht eingeteilt ist. Das meine ich nicht, was man einteilen kann. Es bleibt immer ein Rest. Sag, dass du es bist. Wer bin ich? Den ich gemeint habe, wenn ich nach Hause wollte. Jan, wie lange bist du hier? Seit gestern. Und wie lange bleibst du? Bis morgen vielleicht. Von gestern bis morgen. So lange bleiben wir alle. Was hast du? Was willst du? Nach Hause. Meinst du dorthin, wo die Ebene weint im Schlaf? Und die Kinder wie wilde Vögel links und rechts in den Feldern schreien? Dorthin, wo die kleinen Städte an unsichtbaren Grenzen liegen und die schiefen Stationen weit hinter den Eilzügen bleiben? Ja, meinst du dorthin, wo die grünen Türme rund sind und erst spitz werden, wenn es niemand mehr erwartet? Komm. Meinst du mich? Ja, dich. Du irrst dich. Sag, dass du dich irrst. Jan, vergiss die Brücken nicht. Weshalb willst du zu den Brücken? Nach Hause. Wir müssen weiter. Und wenn ich verwundet werden sollte, gibst du diesen Brief für mich ab? Ich zeig dir wo. Komm ans Fenster. Siehst du, Jan, da, wo es jetzt einschlägt, da haben wir früher gewohnt. Und wo der Rauch so weiß ist, da müssen die Friedhöfe sein. Und die Brücken? Wir müssen weiter. Jan, was hast du? Lauf nicht gleich fort. Wollten wir nicht gemeinsam zu den Brücken? Oder meinst du, dass man allein zu den Brücken muss? Jeder für sich? Du musst es verstehen, Jan. Bin ich nicht aus dem Keller gekrochen, um nach Hause zu kommen? Von zu Hause nach zu Hause. Weg von allen Wünschen. In die Mitte. Zu den Brücken. Dieser Lärm. Die Brücke! Die Brücke steht nicht mehr. Über dem zersplitterten Rest der Brücke sah ich Georgs Gesicht. Und ich hörte ihn sagen, wir bauen sie neu, unsere Hoffnung. Die größere Hoffnung.